Eine Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap News zufolge begannen die USA und Südkorea am 22. August trotz des Widers und Protestes im In- und Ausland die gemeinsame Militärübung Ulji Freedom Guardian, die auf einen präventiven Atomangriff gegen die DVRK gezielt ist. Vor der Übung gab die südkoreanische Artillerie am 18. August an der gesamten Front unter Einsatz von Hunderten von unterschiedlichen Geschützen und unbemannten Flugzeugen im größten Umfang Kanonenfeuer. Am 19. August gab es mit über 60 Flugzeugen wie Kampfflieger, Hubschrauber und Transporter eine groß angelegte komplexe Kampfübung, unter anderem für eine präventive Vernichtung der strategischen Streitkräfte des Nordens und für präzisen Angriff auf die wichtigsten Objekte. Zuvor wurden die drei bedeutendsten strategischen Atombomber der USA B-52H, B-1B und B-2A auf die Insel Guam verlegt, um jederzeit zum Angriff zu starten. An der Militärübung Ulji Freedom Guardian, die bis zum 2. September dauern wird, sollen enorme Aggressionsstreitkräfte, darunter Zehntausende amerikanische Soldaten, 50.000 Mann starke südkoreanische Truppen, Hunderttausende Zivilisten und Truppenkontingente verschiedener Satellitenstaaten teilnehmen.